lebend. Vorsichtig schlich er hinaus. Es war unheimlich still. Das Licht war nicht heller als in der Abenddämmerung eines trüben Tages. Die Rauchsäulen, die über Mordor aufstiegen, zogen niedrig nach Westen über ihn hinweg, dicke Wolkenbänke, nun wieder in einem düsteren, roten Glutschein von unten. Sam schaute zum Orgturm hinauf. Und plötzlich sah er aus den schmalen Fenstern Lichter wie kleine rote Augen herausglotzen. Er fragte sich, ob es Signale seien. Seine Furcht vor den Orks kehrte wieder, nachdem er sie in seiner Wut und Verzweiflung zeitweilig vergessen hatte. Soweit er sehen konnte, gab es nur eines, was er tun konnte. Weitergehen und den Haupteingang in den entsetzlichen Turm suchen. Aber da wurden ihm die Knie weich, und er merkte, dass er zitterte. Er riss die Augen vom Turm los und richtete sie auf die Hörner über der Spalte, die vor ihm lag, und dann, die widerspenstigen Füße zum Gehorsam zwingend, angespannt lauschend und in die dichten Schatten der Felsen am Wegrand spähend, ging er wieder zurück, an der Stelle vorüber, wo Frodo gestürzt war, und immer noch Kankras Gestank in der Luft hing, und dann weiter bergauf, bis er genau da in der Felsspalte stand, wo er den Ring aufgesteckt hatte, als er Shagrats Trupp vorüberkommen sah. Und setzte sich. Im Moment konnte er sich nicht dazu bringen, weiterzugehen. Er hatte das Gefühl, wenn er die Passhöhe überschritte und auch nur einen Schritt ins Land Mordor hinabtäte, gäbe es keine Umkehr und er könnte nie wieder zurück. Ohne jede klare Absicht holte er den Ring heraus und steckte ihn wieder auf den Finger. Sofort spürte er das niederziehende Gewicht und, stärker und bohrender als zuvor, den bösen Blick des Auges von Mordor, wie er forschend durch die Schatten zu dringen suchte, die er zur eigenen Verteidigung selbst gelegt hatte, die ihm nun aber, wo er unruhig und im Zweifel war, hinderlich wurden. Wie zuvor fand er, dass sein Ohr geschärft war, während seinem Auge die Dinge dieser Welt blass und verschwommen erschienen. Die Felswände am Weg wirkten fahl, als sähe er sie durch einen Nebel, aber von fern hörte er immer noch Kankras brodelndes Gejammer. Und scheinbar ganz aus der Nähe, dröhnend laut und deutlich, kamen Schreie und Klirren von Metall. Ein Glück, dass er den Ring hatte, denn da kam schon wieder ein Trupp Orks anmarschiert. Nein, das dachte er nur zuerst. Und dann begriff er, dass sein Ohr ihn getäuscht hatte, das Orkgeschrei kam aus dem Turm, dessen Spitze nun direkt über ihm war, auf der linken Seite der Felsspalte. Ihn schauderte, und er versuchte, sich zum Weitergehen zu zwingen. Irgendeine Teufelei war da offenbar im Gange. Vielleicht hatten die rohen Gelüste der Orks sie alle Befehle in den Wind schlagen lassen, und nun quälten sie Frodo oder hackten ihn genüsslich in Stücke. Er horchte, und dabei kam ihm ein Fünkchen Hoffnung. Kaum ein Zweifel war möglich, im Turm wurde gekämpft. Die Orks schlugen aufeinander los. Shagrat und Gorbak mussten sich in die Haare geraten sein. So gering die Hoffnung auch war, die diese Vermutung in ihm weckte, genügte sie doch, um ihn aufzumuntern. Da wäre vielleicht etwas zu machen. Die Treue zu Frodo ließ ihn alle anderen Rücksichten beiseite schieben, und die Gefahr vergessend, rief er laut, »Ich komme, Herr Frodo!« Er rannte los den Weg hinauf und über die Passhöhe. Gleich dahinter ging es steil bergab und nach links. Sam war in Mordor. Vielleicht aus dunkler Vorahnung einer Gefahr, aber eigentlich nur in der Absicht, besser zu sehen. Lieber das Schlimmste vor Augen haben, brummte er, als im Nebel tappen. Hart, wüst und bitter war der Anblick, der sich ihm bot. Zu seinen Füßen fiel der höchste Kamm des Ephelduath über große Felswände steil in eine dunkle Rinne ab, hinter der sich ein zweiter, viel niedrigerer Bergkamm erhob, mit tiefen Kerben und spitzen Zacken, die wie Fangzähne schwarz vor dem roten Lichtschein im Hintergrund standen. Dies war der finstere Morgai, der innere Wall der Berge, mit denen das Land umzäunt war. Weit entfernt, aber fast genau voraus, hinter einem breiten Pfuhl von Dunkelheit mit kleinen, feurigen Tupfen, brannte ein gewaltiger Glutofen. Und mächtige Säulen wirbelnden Rauchs stiegen von ihm auf, schmutzig rot an den Füßen und nach oben schwarz, wo sie in das wabernde Gewölk einflossen, von dem das ganze verfluchte Land bedeckt war. Der Orodruin war es, den Sam erblickte, der Flammenberg. Von Zeit zu Zeit kochten die Schmelzöfen tief unter seinem Aschenkegel über und stießen brodelnd und blasenschlagend Ströme von geschmolzenem Gestein aus den Spalten in seinen Flanken. Manche ergossen sich glühend durch breite Rinnen nach Barad-dûr hin, andere schlängelten sich in die steinige Ebene hinaus, bis sie abkühlten und liegen blieben wie verrenkte Drachengestalten, Totgeburten der kreißenden Erde. In einer Stunde solcher Qualen sah Sam den Schicksalsberg, und seine Glut, die hinter den Höhen des Efelduath verdeckt geblieben war, solange sie den Pfad von Westen heraufstiegen, rötete nun die nackten Felswände, daß sie wie blutgetränkt aussahen. Entgeistert stand Sam in diesem höllischen Licht. Denn nun, als er nach links blickte, sah er den Turm von Kirith Ungol erst in seiner ganzen Größe. Das Horn, das er von der anderen Seite aus gesehen hatte, war nur die Haube zu oberst. Auf der Ostseite stieg der Turm in drei hohen Stufen von einem Sims in der Bergwand tief unter ihm auf. Mit dem Rücken lehnte er an einer großen Felswand, von der er in spitzwinkligen Bastionen vorsprang, eine über der anderen und nach oben hin sich verjüngend, mit Wänden von fugenlos glattem Mauerwerk nach Nord und Südosten. Die unterste Stufe, 200 Fuß tiefer als Sams Aussichtspunkt, war von einer Mauer umgeben, die noch einen schmalen Innenhof freiließ. Das Tor in der ihm zugewandten Südostseite der Mauer führte auf eine breite Straße hinaus, die sich mit einem Geländer an der Außenseite am Rand eines Abgrunds hinzog, bis sie nach Süden bog und sich im dunklen Berg abschlängelte, um in die Straße, die vom Morgul-Pass kam, zu münden. Auf dieser ging es durch einen gezackten Spalt im Morgai ins Tal der Gorgoroth hinaus und weiter nach Barad-dûr. Der schmale obere Weg, auf dem Sam stand, führte über Treppen und steiles Gefälle rasch hinunter und mündete am Fuß der finsteren Mauern nahe am Tor in die Straße ein. Fast erschrocken begriff Sam, als er dies alles überblickte, dass die Festung nicht dazu erbaut war, Mordors Feinden den Zugang, sondern seinen Bewohnern die Flucht zu verwehren. Tatsächlich war sie ein Werk der Herren von Gondor, ein östlicher Vorposten zum Schutze Ithiliens, einst angelegt, als die Menschen von Westernis nach dem letzten Bündnis Saurons wüstes Land überwachten, in dem sich noch viele seiner Kreaturen verkrochen hatten. Aber ebenso wie bei Narchost und Karchost, den Zahntürmen, hatte auch hier die Wachsamkeit nachgelassen. Verrat hatte den Turm dem Fürsten der Ringgeister ausgeliefert, und seit vielen Jahren schon befand er sich nun in schlechten Händen. Seit seiner Rückkehr nach Mordor fand Sauron ihn nützlich. Denn treue Diener hatte er nur wenige, dafür aber viele Sklaven, die ihm aus Furcht gehorchten. Und diese an der Flucht zu hindern, war noch immer der Hauptzweck des Turms. Sollte allerdings ein Feind, tolldreist auf diesem Wege heimlich ins Land einzudringen versuchen, so konnte der Turm als letzter, unermüdlicher Wachtposten dienen, der jeden abfinge, der etwa der Wachsamkeit Minas Morguls oder Kankras entgangen wäre. Nur allzu deutlich erkannte Sam, wie aussichtslos es wäre, vor diesen vieläugigen Mauern hinunterzuschleichen und durchs bewachte Tor zu gehen. Und auch wenn ihm das gelänge, käme er nicht weit auf der Straße, denn auch sie wurde sicherlich bewacht. Selbst die Schatten an den tieferen Stellen, wo der rote Glutschein nicht hindrang, könnten ihn vor den nachtsichtigen Orks nicht lange verbergen. Aber so schlimm diese Straße auch sein mochte, was er jetzt zu tun hatte, war weit schlimmer. Nicht dieses Tor zu umgehen und zu entkommen, sondern hineinzugehen, ganz allein. Er an den Ring. Aber auch das war alles andere als beruhigend. Kaum hatte er von fern den Schicksalsberg glühen gesehen, da bemerkte er eine Veränderung seiner Last. Als der Ring sich den großen Werkstätten näherte, wo er in den Abgründen der Zeit einst gegossen und geschmiedet worden war, da wuchs seine Macht, und er wurde wilder, unbezähmbar, es sei denn durch einen gewaltigen Willen. Obwohl Sam ihn jetzt nicht am Finger, sondern an der Kette um den Hals trug, kam er sich vergrößert vor, eingehüllt in einen riesenhaft entstellten Schatten seiner selbst, eine dunkle, drohende Gefahr vor den Wellen von Mordor. Ihm schien es, als habe er nur noch zwei Möglichkeiten. Auf den Ring zu verzichten, so schwer ihm das fiele, oder ihn für sich zu behalten und der Macht, die dort im dunklen Turm hinter dem Tal der Schatten saß, entgegenzutreten. Schon verlockte ihn der Ring. Er nagte an seinem Willen und Verstand. Kühne Phantasien stiegen in ihm auf. Samwise, der Starke, Held seines Zeitalters, wie er mit Feuer und Schwert durch die dunklen Lande zog, der Heerführer, der Barad-dûr dem Erdboden gleichmachte. Und dann verzog sich alles Gewölk, und die helle Sonne schien, und auf seinen Befehl würde aus dem Tal der Gorgoroth ein Garten voller Blumen und Bäume und Kartoffeläcker. Er brauchte nur den Ring aufzustecken und ihn zu seinem Eigentum zu erklären, und all dies könnte geschehen. In dieser Stunde der Versuchung war es vor allem die Treue zu seinem Chef, die ihn standhalten ließ. Aber auch sein solider Hobbitverstand war noch nicht ganz zertrümmert. Im Grunde seines Herzens wusste er, dass er nicht das Zeug dazu hatte, eine solche Last zu schultern, auch wenn ihm diese Bilder nicht nur vorgegaukelt gewesen wären, um ihn zu übertölpeln. Das kleine Stück Garten für einen freien Gärtner war alles, was er brauchte und was ihm zustand. Nicht ein zur Größe eines Königreichs ausgewucherter Garten. Und mit den eigenen Händen wollte er arbeiten, nicht anderer Leute Hände befehligen. »Und all diese Flausen sind ja sowieso nur ein Trick«, sagte er sich. »Der würde mich finden und mich ducken, ehe ich Piep sagen könnte. Der hätte mich ganz schnell beim Wickel, hier in Mordor, wenn ich jetzt den Ring aufsteckte. Na, ich kann nur sagen, die Sache sieht so hoffnungslos aus wie bei Frost im Frühjahr. Gerade jetzt, wo es mal wirklich nützlich wäre, unsichtbar zu sein, kann ich den Ring nicht gebrauchen. Und wenn ich irgend weiterkomme, dann habe ich damit immer nur eine Last und einen Klotz am Bein. Was kann man da bloß machen?« Aber er war nicht wirklich im Zweifel. Er wusste, was zu machen war. Zum Tor gehen und nicht lange fackeln. Er zuckte die Achseln, als wollte er alle Flausen und Hirngespinste abschütteln, und begann langsam den Abstieg. Mit jedem Schritt schien er zu schrumpfen. Bald war er wieder ein ganz kleiner, ängstlicher Hobbit. Nun kam er unter die Turmmauern, und das Geschrei und Kampfgetöse wurden auch für sein unverstärktes Ohr unüberhörbar. Im Moment schien der Lärm aus dem Hof hinter der Umfassungsmauer zu kommen. Etwa zur Hälfte hinabgestiegen, als zwei Orks aus dem dunklen Tor in den roten Glutschein hinausgerannt kamen, nicht ihm entgegen, sondern zur Hauptstraße hin. Plötzlich stolperten sie, stürzten hin und blieben liegen. Sam hatte keine Pfeile gesehen, vermutete aber, dass andere auf den Mauern oder im Schatten des Tores die beiden erschossen hatten. Er ging weiter, dicht an die Mauer links von ihm gedrückt. Mit einem Blick nach oben hatte er erkannt, dass Hinüberklettern unmöglich war. Das Mauerwerk stieg 30 Fuß hoch an, ohne Spalten oder Simse, doch mit überstehenden Lagen wie umgestülpte Treppenstufen. Der einzige Weg führte durchs Tor. Er schlich weiter und überlegte, wie viele Orks Shagrat wohl im Turm hatte und wie viele mit Gorbak gekommen waren und worüber sie, wie es den Anschein hatte, in Streit geraten waren. Shagrats Trupp musste etwa 40 Mann stark gewesen sein, und Gorbak hatte mehr als doppelt so viele. Aber natürlich war Shagrats Streife nur ein Teil der Turmbesatzung gewesen. Fast mit Sicherheit stritten sie sich um Frodo und um die Beute. Eine Sekunde blieb Sam stehen, denn mit einem Mal war ihm alles klar. Beinahe als hätte es sich vor seinen Augen abgespielt. Der Mithril-Panzer. Natürlich. Frodo trug ihn, und sie mussten ihn gefunden haben. Und nach allem, was Sam gehört hatte, würde Gorbak ihn an sich bringen wollen. Und weil die Befehle des dunklen Turms einstweilen Frodos einziger Schutz waren, konnte er, wenn sie missachtet würden, jeden Augenblick mir nichts, dir nichts umgebracht werden. »Weiter, du Schlafmütze!« schrie Sam sich selbst an. »Los und drauf!« Er zog, stich und rannte zum offenen Tor. Aber als er unter dem großen Torbogen hindurch wollte, spürte er einen Ruck, als wäre er gegen ein Netz gerannt, wie das vor Kankras Tunnel, nur unsichtbar. Er konnte kein Hindernis sehen. Aber irgendetwas, das stärker war als sein Wille, versperrte ihm den Weg. Er blickte umher, und im Schatten des Tors sah er die zwei Wächter. Es waren zwei große, auf Thronen sitzende Figuren. Jeder hatte 3 miteinander verwachsene Leiber und 3 Geierköpfe, von denen je einer nach außen, nach innen und auf den Eingang blickte. Und auf den breiten Knien lagen klauenartige Hände. Sie schienen aus großen Steinblöcken gehauen zu sein, unbeweglich und doch bei Bewusstsein. Ein Geist boshafter Wachsamkeit hauste in ihnen. Sie erkannten jeden Feind. Keiner, ob sichtbar oder nicht, konnte unbemerkt an ihnen vorüber. Sie würden ihm den Eintritt oder die Flucht verwehren. Allen Mut zusammennehmend, rannte Sam noch einmal an und wieder kam er mit einem Ruck zu stehen, taumelnd wie von einem Schlag gegen Brust und Kopf. Dann, tollkühn, weil ihm nichts Besseres einfiel, folgte er einem Gedanken, der ihm plötzlich kam, und zog langsam Galadriels Fiole aus der Tasche. Er hielt sie hoch. Rasch flammte ihr weißes Licht immer heller auf, und die Schatten unter dem Torbogen ergriffen die Flucht. Die steinernen Wächter saßen kalt und still auf ihren Thronen, in der ganzen Abscheulichkeit ihrer Missgestalt dem Blick preisgegeben. Sekundenlang sah Sam ein Glitzern in den schwarzen Steinen ihrer Augen, so bösartig, dass er fast zurückschrak. Aber dann spürte er, wie ihr Wille langsam erschlaffte und in Furcht umschlug. Er sprang zwischen ihnen hindurch, aber sofort, während er die Fiole wegsteckte, spürte er so deutlich, als hätte er einen stählernen Riegel hinter sich zuschnappen gehört, dass sie ihre Wacht wieder aufgenommen hatten. Und aus ihren zweimal drei Köpfen stieg ein lauter, schriller Schrei auf, der von den Turmmauern widerhallte. Von hoch oben, wie ein Antwortsignal, kam ein einziger, scheppernder Glockenschlag. »Das fehlte noch«, sagte Sam. »Jetzt habe ich an der Haustür geklingelt.« »Na, ist da jemand?« rief er. »Sagt Hauptmann Chagrad, der große Eldenkrieger ist da mit dem großen Eldenschwert.« Keine Antwort kam. Sam ging weiter. Stich schimmerte blau in seiner Hand. Der Hof lag in tiefem Schatten, doch konnte er sehen, dass das Pflaster mit Leichen übersät war. Genau vor seinen Füßen lagen zwei Orkbogenschützen, denen Messer im Rücken staken. Dahinter lagen noch viele, manche einzeln, so wie sie niedergehauen oder erschossen worden waren, andere paarweise umklammert, die der Tod offenbar im wechselseitigen Würgen, Stechen oder Beißen ereilt hatte. Die Steine waren glitschig von dunklem Blut. Die Orks zwei etwas verschiedene Uniformen trugen, die eine mit dem Abzeichen des roten Auges, die andere mit einem durch einen Totenkopf gespenstisch entstellten Mond. Aber mit der näheren Betrachtung hielt er sich nicht auf. Auf der anderen Seite des Hofs war unten im Turm eine große Tür, die halb offen stand. Ein roter Lichtschein drang heraus, und ein dicker Ork lag tot auf der Schwelle. Sam sprang über ihn hinweg und ging hinein. Dann schaute er sich ratlos um. Ein breiter, hallender Korridor führte von der Tür zur Rückseite des Turms an der Bergwand, trüb erhellt von blakenden Fackeln in Haltern an den Wänden, doch das hintere Ende verlor sich im schummrigen Licht. Viele Türen und Öffnungen zu beiden Seiten waren zu sehen, doch bis auf zwei oder drei Leichen, die auch hier auf dem Boden lagen, war der Gang leer. Nach dem, was Sam aus dem Gespräch der beiden Hauptmänner gehört hatte, wusste er, dass Frodo, ob tot oder lebendig, höchstwahrscheinlich in einer Kammer hoch oben im Turm steckte. Aber es konnte einen ganzen Tag dauern, bis er den Weg dorthin fand. »Ich denke mal, es wird an der Rückseite sein«, sagte sich Sam. »Der ganze Turm lehnt ja ein bisschen hintenüber. Und es wird sowieso am besten sein, wenn ich diesen Lichtern nachgehe.« Er folgte dem Korridor, aber nur langsam, denn jeder Schritt wurde ihm schwerer. Die Angst setzte ihm wieder zu. Kein Laut war zu hören, bis auf das Tappen seiner Füße, das sich zu einem hallenden Lärm zu verstärken schien, wie wenn breite Hände klatschend auf Steine schlügen. Die Leichen, die Leere, die schwarzen Wände, die im Fackelschein feucht glänzten, als ob sie von Blut troffen, die Furcht vor einem plötzlichen Tod, der ihn an jeder Tür oder dunklen Stelle in Empfang nehmen konnte, und hinter sich obendrein die steinerne Bösartigkeit der lauernden Wächter am Tor. Es war alles fast zu viel für das bisschen Mut, das er zusammenraffen konnte. Ein Kampf wäre ihm lieber gewesen, nur nicht mit zu vielen Feinden auf einmal, als diese drückende Ungewissheit. Er musste sich zwingen, an Frodo zu denken, wie er jetzt wohl gefesselt, gequält oder tot irgendwo in diesem abscheulichen Gemäuer läge. Er ging weiter. Er hatte den Fackelschein hinter sich gelassen und fast schon eine große gewölbte Tür am Ende des Ganges erreicht, die Innenseite des unterirdischen Eingangs, wie er richtig vermutete, als er von irgendwo hoch oben ein fürchterliches, halb ersticktes Kreischen hörte. Er blieb jäh stehen. Dann hörte er Fußtritte näher kommen. Über ihm rannte jemand in höchster Eile eine hallende Treppe herunter. Sein Wille war zu schwach und regte sich zu langsam, um seine Hand aufzuhalten. Sie zog an der Kette und umklammerte den Ring, aber Sam steckte ihn nicht auf den Finger. Denn als er ihn noch an die Brust drückte, kam ein Ork heruntergepoltert. Aus einer dunklen Öffnung von rechts sprang er hervor und rannte auf Sam los. 6 Schritte vor ihm hob er den Kopf und sah ihn. Sam hörte ihn nach Luft schnappen und sah, wie er die blutunterlaufenen Augen aufriss. Entsetzt blieb der Kerl stehen, denn vor sich sah er nicht den kleinen, erschrockenen Hobbit, der kaum sein Schwert ruhig in der Hand halten konnte. Er sah eine große, stumme Gestalt, in grauen Schatten gehüllt, hoch aufragend vor dem flackernden Licht im Hintergrund. Ein Schwert in der einen Hand, dessen Gleißen allein schon wehtat, die andere Hand vor der Brust zu einer Faust geballt, die etwas zu umschließen schien, von dem eine unsägliche Drohung mit vernichtender Macht ausging. Einen Augenblick blieb der Ork geduckt stehen. Dann, mit einem kläffenden Angstlaut, fuhr er herum und rannte davon, dahin, wo er hergekommen war. Wie der Hund, der zum Löwen wird, wenn sein Gegner unvermutet Reiß ausnimmt, machte sich Sam brüllend an die Verfolgung. »Ja, der Elbenkrieger geht um!« schrie er. »Ich komme! Zeig mir den Weg rauf, oder ich zieh dir die Haut ab!« Aber der Ork war hier zu Hause. Er war flink und gut genährt. Sam war hungrig und müde und kannte sich nicht aus. Es ging eine steile Wendeltreppe mit hohen Stufen hinauf. Bald war der Ork außer Sicht, und nun hörte Sam nur noch schwach das Tappen seiner Füße. Immer höher ging es, und ab und zu schrie der Ork, und das Echo lief die Wände hinab. Aber allmählich kam er auch außer Hörweite. Sam hastete weiter. Er spürte, dass er auf dem richtigen Weg war, und sein Mut war beträchtlich gestiegen. Er steckte den Ring weg und schnallte den Gürtel enger. »Schön, schön«, sagte er sich, »wenn Sie alle mit mir und meiner Klinge nichts zu tun haben wollen, dann kann das ja besser ausgehen als gedacht, und obendrein sieht es so aus, als ob Shagrat, Gorbak und Co. mir schon fast die ganze Arbeit abgenommen haben. Ich glaube, bis auf diese kleine verschreckte Ratte ist in dem ganzen Laden niemand mehr am Leben.« Und bei den Gedanken blieb er stehen, als wäre er mit dem Kopf gegen eine Mauer gerannt. Die Erkenntnis, was das bedeuten konnte, traf ihn wie ein Schlag. Niemand mehr am Leben. Von wem war der grässliche Todesschrei vorhin gekommen? »Frodo! Frodo, Chef!« schrie er halb schluchzend. »Wenn sie dich umgebracht haben, was soll ich dann machen?« »Na, ich komm schon noch bis ganz oben, und dann sehe ich, was ich sehen muss.« Weiter hinauf. Es war dunkel, bis auf eine Fackel hier und da an einer Kehre oder einer Öffnung, durch die man zu den oberen Räumen des Turms kam. Sam versuchte, die Treppenstufen zu zählen, aber nach der 200. kam er durcheinander. Er lief nun leise, denn er glaubte, Stimmen zu hören, immer noch ein Stück weit über sich. Anscheinend war doch nicht nur die eine Ratte am Leben geblieben. Mit einem Mal, als er glaubte, keine Luft mehr zu bekommen und die Knie den Dienst zu verweigern drohten, war die Treppe zu Ende. Er stand still. Die Stimmen waren nun laut und nah. Sam schaute sich um. Er war nun bis zum flachen Dach der dritten und obersten Stufe des Turms gestiegen, einer offenen Bastion, etwa 20 Schritt breit, mit einer niedrigen Brustwehr. In der Mitte stand eine kleine, überdachte Kammer, in die die Treppe einmündete, mit niedrigen Türen nach Osten und Westen. Im Osten konnte Sam die Ebene von Mordor weit und dunkel unten liegen sehen. Dahinter in der Ferne den flammenden Berg. Ein frisches Gebrodel wallte aus seinen tiefen Schächten auf, und die Feuerströme glühten so hell, dass sie selbst auf diese Entfernung von vielen Meilen die Turmhaube rot anstrahlten. Nach Westen war die Aussicht durch den Sockel der großen Turmhaube versperrt, die auf der rückwärtigen Seite der Plattform stand und mit der Spitze hoch über den Kamm der benachbarten Berge hinausragte. Licht schimmerte aus einem Fensterschlitz. Die Tür zur Turmhaube war keine 10 Schritt weit von da, wo Sam stand. Sie war offen, aber dunkel, und eben aus ihr kamen die Stimmen. Zuerst hörte Sam nicht zu. Er trat einen Schritt aus der Tür nach Osten und schaute sich um. Sofort sah er, dass die heißesten Kämpfe hier getobt hatten. Die ganze Bastion lag voller Orkleichen, mit abgetrennten und durcheinandergeworfenen Köpfen und Gliedmaßen. Alles stank nach Blut. Ein Fauchen, gefolgt von einem Knall und einem Schrei, ließ Sam schnell in Deckung huschen. Eine Orkstimme belferte wütend los, und Sam erkannte sie gleich wieder, rau, brutal und kalt, wie sie war. Shagrat, der Kommandant des Turms. »Was, du willst nicht noch mal runter, sagst du? Verflucht, Snaga, du kleines Ungeziefer! Wenn du denkst, ich bin so angeschlagen, dass du mir auf der Nase herumtanzen kannst, dann hast du dich geirrt. Komm her! Hast du gesehen, wie ich Radburg eben die Augen ausgequetscht habe? So mach ich's.